Die Drei-Groschen-Oper. Im Grunde verhielt es sich mit dem Erfolgsduo Bertolt Brecht und Kurt Weill kaum anders als mit den großen Popbands späterer Zeiten. Auf dem Höhepunkt ihrer Schaffenskraft fiel die fruchtbare künstlerische Formation auseinander. Und keiner der von da an getrennt arbeitenden Ex-Partner hat je wieder derart glanzvolles und genialisch mit leichter Hand hingetupftes zustande gebracht, wie zu Zeiten der Kooperation. Die Welthits des Duos Brecht-Weill, ihre gemeinsamen Werke Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni und Die Drei-Groschen-Oper markierten für beide Künstler die Zeit ihres unbeschwertesten Auftrumpfens. Die Vorlage für Die Drei-Groschen-Oper ist John Gays The Beggar's Opera aus dem Jahre 1728, die Brechts Mitarbeiterin Elisabeth Hauptmann übersetzte, nachdem sie 1927 in London eine Aufführung gesehen hatte. Zu Beginn des Jahres 1928 hatte sich Brecht darauf eingelassen, für die im August 1928 anstehende Eröffnung des Berliner Theaters am Schiffbauer Damm unter neuer Leitung ein Auftragswerk zu liefern. Weil er aber auch mit anderen Arbeiten schwer beschäftigt war, zimmerte er schließlich in großer Eile im südfranzösischen Le Lavandou zusammen mit Weill eine eigene Fassung, die zunächst die Ludenoper heißen sollte. John Gays Geschichte vom Hehler Peachum und dem Räuberhauptmann McKeith, in den sich Peachums Tochter Polly zum Zorn ihres Vaters verliebt, woraufhin Peachum mit allerlei Tricks McKeith unter den Galgen bringt, verlegt Brecht in die Welt der Bürger. Hinter der Fassade von Anstand und Moral herrscht eine verbrecherische Ordnung. Sie sehen den untergehenden Vertreter eines untergehenden Standes, sagt der Schurke McKeith, bevor er sich auf den Weg zur eigenen Hinrichtung machen muss. Wir kleinen bürgerlichen Handwerker, die wir mit dem biederen Brecheisen an den Nickelkassen der kleinen Ladenbesitzer arbeiten, werden von den Großunternehmern verschlungen, hinter denen die Banken stehen. Was ist ein Dietrich gegen eine Aktie? Was ist ein Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank? Die Uraufführung der Drei-Groschen-Oper war ein chaotisches Jubelfest, um das sich bald zahlreiche Legenden rankten. Zum Beispiel die, dass die Schauspieler das Stück vor der Premiere fast alle scheußlich fanden. Oder die, dass Brecht den später zum Gassenhauer gewordenen Mackie Messersong erst während der Proben für den eitlen McKeith-Darsteller Harald Paulsen geschrieben hat, weil der unbedingt ein eigenes Lied für einen prächtigen Auftritt haben wollte. In späteren Jahren erregte es den Ärger des Autors Brecht, dass die Drei-Groschen-Oper die Bühnen der Welt als grandioses Unterhaltungsstück eroberte, dessen sozialkritische Botschaft oft schnöde überhört wurde. Der Brecht-Forscher Jan Knopf bezeichnete die Drei-Groschen-Oper trotzdem als Glückstreffer. Und tatsächlich hat sich kein anderes von Brechts dramatischen Werken als so robust erwiesen gegen alle Moden der Zeit. Ganz egal, ob der Dramatiker Brecht gerade gefeiert oder verdammt wurde. Die Drei-Groschen-Oper hat man immer gespielt. Und vermutlich wird man es weiter tun. Mit den Geniestreichen großer Popbands macht man es schließlich genauso.